Kundgabe 3923. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.11.1946. Tröstende Vaterworte. Ein jeder Weg ist gangbar für euch mit meiner Hilfe. Und darum brauchet ihr nichts zu fürchten, was auch von euch gefordert wird. Dass ich mich stets eurer annehme, sollet ihr fest glauben und daher keine Bangigkeit aufkommen lassen, so euch Unheil droht. Wer mich im Herzen trägt, ist überall und zu jeder Zeit in sicherstem Schutz. Denn ich selbst führe ihn an der Hand und der Weg, den er geht, wird passierbar sein, trotz aller Hindernisse. Glaubet an mich, fest und unerschütterlich, und jegliche Not bleibt euch ferne. Doch Schwäche des Glaubens bedingt noch Nöte, auf dass er gefestigt werde durch meine offensichtliche Hilfe. Wie oft habe ich euch meinen Schutz verheißen, die ihr mir dienen wollet auf Erden. Und furchtlos müsstet ihr jeglicher Gefahr ins Auge sehen, so ihr meines Wortes gedenket. Und auf dass ihr nicht schwach werdet, vertiefet euch oft und innig in mein Wort. Lasset mich zu euch sprechen und nehmet erhöhte Kraft in Empfang. Indem ihr euer Herz öffnet, meiner Liebe, die euch speiset, mit meinem Wort, das Kraft in sich trägt. Strebet mir zu und lasset eure Gedanken ständig schweifen in das geistige Reich, und ihr werdet alles bewältigen, was von euch gefordert wird. Ihr werdet irdisch eure Tätigkeit verrichten können und den irdischen Lebenskampf bestehen, wie ihr aber auch geistig werdet wirken können mit Erfolg. Bleibet nur in steter Verbindung mit mir. Und ihr werdet niemals kraftlos sein. Also brauchet ihr auch nichts zu fürchten von Seiten der Welt. Ihr brauchet nicht zaghaft zu sein, ob eurer eigenen körperlichen Schwäche. Denn zahllose Wesen stehen euch zur Seite, so ihr Hilfe benötigt, irdisch und auch geistig. Und ihnen ist wahrlich alles möglich, weil sie von meiner Kraft durchflutet und mit meinem Willen beseelt sind. Was also sollte euch schaden? Was sollte euch mutlos werden lassen? Solange ihr meine Liebe besitzet, wird euch nichts mangeln. Und meine Liebe besitzet ihr, solange ihr mein seid. Durch euren Willen, durch Liebeswirken und bewusstes Streben zu mir. Solange ihr mir dienen wollet, weil euer Herz euch zu mir drängt. Und darum brauchet ihr ewiglich nichts zu fürchten. Denn meine Liebe entziehe ich euch ewiglich nicht. Nur ist sie euch nicht immer offenkundig, solange ihr auf Erden lebt und eure letzte Willensprobe ablegen sollet. Mein Wort aber versichert euch ständig meine Liebe. Mein Wort verheißet euch ständigen Schutz und ständige Kraftzufuhr. Und mein Wort ist und bleibt ewige Wahrheit. Und darum haltet euch stets an mein Wort. Lasset mich zu euch sprechen, so wie ihr in Not des Leibes und der Seele seid. Und ihr werdet immer wieder Trost und Kraft schöpfen können, und euer Glaube wird gestärkt werden, bis euch nichts mehr zu erschüttern vermag, was auch über euch kommt. Amen.